hier ist Tränenwelten aus Frankfurt und München. Hallo Hannover City. Wir spielen heute hier in Form eines genialen Festivals zur Eröffnung der FNIW-Halle in Second Life. Jawohl! Und ihr da draußen, ihr seid alle mit dabei! Ja, und vor uns haben wir gespielt. Haha! Soul Attack aus Österreich, Max Schade aus Stuttgart, Connection Closed aus Aurich. Und jetzt hier, Tränenwelten für euch, Schießerwohn und Möbel.